von Azan, wo der Angriff im Februar begann, bis nach Verdun sind es in der Luftlinie 15 Kilometer. Als man Fleury nahm, waren 11 davon überwunden. 4 blieben. Nur eine einzige Höhe lag zwischen Fleury und Verdun. Eine einzige Höhe bis Verdun. 11 Kilometer, 250.000 Tote. Kameraden, wir grüßen euch. Tote, wir denken an euch. Stille, Stille für die Toten.